Ein grausiges Ereignis, das zugleich ein Schlaglicht auf die christliche Menschen- und Nächstenliebe des Jesuitenordens wirft, soll die Erinnerung an Exaten beschließen. Während meines Theologiestudiums in Dittenhall wurde ein Mitscholastiker, Josef Kreuzer, aus dem Orden entlassen. Die Entlassung erregte viel Aufsehen unter uns. Frater Kreuzer, mit dem ich schon Philosophie zusammen studiert hatte, war mir stets als guter, eifriger Ordensmann erschienen. Über die Gründe der Entlassung erfuhren wir nichts Näheres, nur im Allgemeinen wurde Ungünstiges über den Ausgestoßenen verbreitet. Da taucht Kreuzer plötzlich im Pfarrdorfe von Exaten in Baxem auf und kommt von dort aus häufig ins Sprechzimmer von Exaten, um mit verschiedenen Jesuiten Rücksprache zu nehmen. Zu mir hatte er, warum weiß ich nicht, besonderes Zutrauen. Ich erfahre von ihm seine Leidensgeschichte. Er sei zu Unrecht entlassen worden, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, die Oberen, besonders der damalige Provinzial, der Jesuit Lohmann, und sein Sozius, der Jesuit Putz, hätten ihn mit großer Härte behandelt. Mittellos stehe er in der Welt, er sei der Verzweiflung nah. Da der Jesuit Pütz auch in Exaten war, als Sozius des Nachfolgers von Lohmann, des Provinzialoberen Ratgeb, ging ich zu ihm, teilte ihm die Klagen von Kreuzer mit und bat um Hilfe für ihn. Pütz wollte von nichts wissen. Kreuzer habe sein trauriges Geschick sich selbst zugezogen, der Orden habe sehr großmütig gegen ihn gehandelt, mehr könne für ihn nicht geschehen. Als ich in einer folgenden und letzten Unterredung dies Kreuzer mitteilte, schüttelte ein Sturm von Hoffnungs- und Mutlosigkeit den armen Menschen. Wenige Tage darauf schnitt er sich mit einem Rasiermesser die Gurgel durch und verblutete in dem Zimmerchen der armseligen Dorfschenke, wo er wohnte. Auf dem Kirchhofe zu Baxem wurde er als Selbstmörder verscharrt. Einige Wochen später kam ich mit dem Jesuiten Pütz an dem Friedhofe vorbei und bat ihn, an das trostlose Grab zu treten und ein Gebet für den Unglücklichen zu sprechen. Hart lehnte er ab. Zweites Kapitel: Berlin. Von der einsamen holländischen Heide in das Weltgetriebe der deutschen Reichshauptstadt. Als ich in den ersten Maitagen 1888 nach einem Spaziergange mit dem Jesuiten Spillmann durch die Gänge von Exaten wieder meinem Zimmer zuschritt, ereilte mich der Befehl, sofort zum Provinzialoberen Pater Ratgeb zu kommen. Von ihm hörte ich das Erstaunliche: Sie und Pater Fäh werden bis auf Weiteres nach Berlin gehen. Pater Fäh wird im St. Hedwigs Krankenhause wohnen, Sie beim fürstbischöflichen Delegaten Propst Janel, der seine Einwilligung gegeben hat. Zweck des Berliner Aufenthaltes ist, den Boden für eine dauernde Niederlassung vorzubereiten. Ob und wie viel Seelsorge Sie dort schon jetzt ausüben können, hängt vom guten Willen des Propstes und des Fürstbischofs von Breslau, Dr. Kopp, ab. Sie haben sich also mit beiden Persönlichkeiten möglichst gut zu stellen. Damit Ihr Aufenthalt in Berlin zu keinen Unannehmlichkeiten mit Polizei und Verwaltungsbehörden führt, lassen Sie sich an der Universität als Student immatrikulieren. Welche Vorlesungen Sie hören, ist Ihrem eigenen Urteil überlassen, jedoch wünsche ich, dass Sie sich eingehend mit protestantischer Theologie beschäftigen, um sie dann schriftstellerisch bekämpfen zu können. Den Zentrumsführern und besonders Windhorst, der unseren Plan billigt, stellen Sie sich auf Wunsch zur Verfügung, ohne sich jedoch aufzudrängen. Ein Verhältnis von Oberem und Untergebenem besteht zwischen Pater Fäh und Ihnen nicht. Wichtigere Schritte müssen Sie aber miteinander beraten. An mich haben Sie regelmäßig zu berichten. Für Sie persönlich habe ich übrigens noch einen viel Geschick erfordernden Sonderauftrag. Vom Ordensgeneral ist mir mitgeteilt worden, dass Fürstbischof Kopp über die Jesuiten gereizt sei, weil er glaubt, sie widersetzten sich seiner Kardinalswerdung. Schreiben Sie dem Fürstbischof, dass ich Sie beauftragt hätte, ihm mitzuteilen, wir deutsche Jesuiten würden es mit Freude begrüßen, wenn er Kardinal würde, und Sie seien jederzeit bereit, ihm mündlich unsere ehrfurchtsvollen und freundschaftlichen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Übrigens, Ratgeb fügte das ganz nebensächlich am Schlusse an, reisen Sie zuvor noch nach Schurgast in Oberschlesien zu Ihrem todkranken Verwandten Freiherrn Otto von Ketteler, der bei Ihnen zu beichten wünscht und dann trauen sie auch noch ihrem Bruder Clemens. Inzwischen reist Pater Fee schon nach Berlin voraus. Das waren, nicht wörtlich, aber inhaltlich genau meine Instruktionen als Jesuitengesandter für Berlin. Der ganze Auftrag ergriff mich sehr. Er war ein besonders starker und ehrenvoller Vertrauensbeweis von Seiten des Ordens. Sollte ich ihn erwidern mit Aufdeckung meiner inneren Nöte? Nach kurzer Überlegung entschied ich, nein. Ich hatte ein Menschenrecht, Klarheit über die nagenden Zweifel zu erlangen, und nur die Freiheit des Studiums in Berlin konnte mir Klarheit bringen. Meinem alten Mitschüler von Mainz her, Otto Ketteler, stand ich noch bei, segnete in der Kapelle von Schloss Kellenberg bei Jülich vor einem großen Kreise von Verwandten noch die Ehe meines jüngeren Bruder Clemens mit Freiin Kunigunde Reitz von Frenz ein und hielt dann meinen Einzug in die alte hässliche Berliner Propstei, jetzt ist es ein stattlicher Neubau, hinter der St. Hedwigskirche, wo mir eine Dachstube, in die Wind und Regen aber fast gar kein Licht drang, als Wohnung angewiesen wurde. Bald kam ich auf guten Fuß mit Propst Janel, den ich als intelligenten, energischen Mann und Organisator ersten Ranges schätzen lernte. Gewogen war er den Jesuiten gerade nicht, aber Fay und ich kamen gut mit ihm aus. Er vertrug ein offenes Wort. Unserer seelsorglichen Tätigkeit gab er allerdings nur wenig Spielraum. Fay hatte die neu gegründete Herz-Jesu-Pfarrei in der Schönhauser Straße und ich die damalige Kuratie in Nixdorf zu besorgen. Jeden Sonnabendnachmittag fuhr ich hinaus, hörte Beichte, hielt Hochamt, Predigt und Katechese und kehrte Sonntagabend in die Propstei zurück. Außerdem halfen wir zuweilen in der Hedwigskirche im Beichtstuhl aus. Daneben ging die mir sehr unsympathische Nonnenseelsorge, St. Hedwigs Krankenhaus, Graue Schwestern in der Niederwaldstraße, Ursulinnen in der Lindenstraße. Mit dem Zentrum hatten wir stete Fühlung. Windhorst war von besonderer Liebenswürdigkeit. Die Abgeordneten Freiherr von Frankenstein, Dr. Lieber, Graf Praschner Senior, Graf Konrad Preising, Graf Galen Senior suchten uns häufig auf, auch waren wir öfter ihre Gäste im Kaiserhof. An großen Tagen erhielten wir besonders gute Plätze in den Präsidententribünen des Reichs- und Landtages. Außer gelegentlichen Gesprächen über politische Dinge und Tagesfragen haben wir aber keine Politik getrieben. Wir sollten ja auch zunächst nur den Boden vorbereiten.